Wir lassen uns jetzt belehren, welchen Kreisen wir es zu verdanken haben, dass die römische Literatur nicht ganz und gar in jenen schlimmen Jahrhunderten verloren ging. Die gefälschte Überlieferung selbst ist so freundlich, über diesen Punkt Aufklärung zu geben. Wie die Geschichte berichtet, stellt seit Beginn des 4. Jahrhunderts die christliche Kirche eine Macht dar, eine Vereinigung, die immer mehr Anhänger und immer größeren Einfluss gewann. Das Schicksal der profanen alten Schriften hing somit stark davon ab, wie die Christen sich zu dem weltlichen Inhalt gestellt haben sollen. Man las die Autoren vielfach ohne lebendiges Verständnis, ja man bediente sich ihrer oft mit Widerwillen. Im Prinzip verdammte man die Autoren, in der Praxis kam man nicht um sie herum. Im 5. und 6. Jahrhundert seien nun in Rom Männer, Patrizier, mit Eifer ans Werk gegangen, um für die Erhaltung und Verbreitung ihrer nationalen antiken Literatur zu sorgen. Das ergibt sich aus den Subskriptionen einiger Abschreiber, angeblich aus jener Zeit, die teils im Original erhalten, teils in Abschriften mit überliefert wurden. Diese altrömischen Patrizier, denen es um die Rettung der alten weltlichen Schriften ging, sollen nach L. Traube Christen gewesen sein oder doch aus Kreisen stammen, deren Familien bald christlich wurden. Ob diese Männer Christen waren oder nicht, als das Altertum zu Grabe wankte, rafften sich die Römer noch einmal zu einer nationalen Großtat auf, indem sie durch planmäßige Vervielfältigung der Handschriften das Fortbestehen der antiken Literatur sicherten. Durch die Bemühungen jener Kreise müssten im 5. und 6. Jahrhundert zahlreiche Abschriften aller bedeutenden Werke entstanden sein. Rechnet man den damals noch vorhandenen alten Handschriftenbestand hinzu, so lag, und nicht nur in Rom, die alte Literatur in genügender Pergamentmasse für die nächste Zukunft bereit. Selbstverständlich gingen wieder Exemplare verloren, und der Verlust traf wahllos diese oder jene Abschrift, wie der Zufall es eben fügte. So wäre es also verständlich und natürlich, wenn wir konstatieren müssten, dass von einigen antiken Werken mehr Kodizes die Schwelle vom Altertum zum Mittelalter übersprungen haben als von anderen Schriften. Was aber erfahren wir? Wir vernehmen ein höchst sonderbares Faktum. An der Schwelle zum Mittelalter hat ein geheimnisvoller Kontrollposten gestanden und den Verlust bzw. die Erhaltung der antiken Handschriften nach einem Plan genau geregelt. Traube kennzeichnet die Situation, die der Zufall hier geschaffen hat, wie folgt. Sehr oft ist in die karolingische Zeit nur eine einzige alte Handschrift eines Textes eingetreten. Selten dagegen ist es, dass man im karolingischen Reiche von einem Schriftsteller mehrere Exemplare besaß. Diese Tatsache wird ja auch durch unsere Liste bezeugt. Die Ein-Exemplar-Erhaltung gilt auch für die christlichen Schriften. Das ist umso schwerwiegender, als doch der Kirche die Sicherstellung ihrer eigenen Überlieferung ganz besonders am Herzen hätte liegen müssen. Sinnen wir einige Augenblicke über das soeben erlebte Walten des Zufalles nach. Er, der Zufall selbstverständlich, hat es so gefügt, dass von allen Werken des römischen Altertums fast immer nur ein Exemplar ins Mittelalter hinübergerettet wurde. Die sehr seltenen Ausnahmen zählen nicht. Denn als im 7. 8. Jahrhundert in den Klöstern der Karolinger die Kleriker mit neuem Eifer an die Fortpflanzung der antiken Schriften gingen, fanden sie, schon damals, die wunderliche Situation vor, dass von jedem römischen Werk nur noch eine Handschrift existierte. Welch ein Glück! Ein Exemplar war immer noch im weiten Karolingerreich aufzustöbern. Und jetzt muss der Leser die entscheidende Frage stellen, und gemäß seiner Einsicht und Lebenserfahrung beantworten. Kann wirklich der Zufall eine derart planmäßige Auslesearbeit geleistet haben? Kann die geschilderte Situation als natürliches Ergebnis der Faktoren angesehen werden, die den Verlust bzw. die Erhaltung von Handschriften bestimmen? Indem wir so fragen, lassen wir die übliche relative Scheinkritik hinter uns und appellieren an das wirkliche Leben und seine Gesetze. Das heißt, wir treiben absolute Echtheitskritik. Das Leben nun beantwortet unsere Frage mit Nein. Hier war nicht echter Zufall am Werke, der echte Zufall ist kein Planarbeiter. Hier aber, beim Übergang des Handschriftenmaterials aus der Antike ins Mittelalter, ist unverkennbar und mit Absicht und Plan gehandelt worden. Die Künstlichkeit dieser angeblich historischen Auslesetatsache liegt ganz offen zutage. Der Leser hält gewiss einen Einwand bereit. Warum, so fragt er mit Berechtigung, haben denn die vielen Forscher, die sich mit diesen Dingen beschäftigen, nicht längst gespürt und laut verkündet, dass die systematische Einexemplarerhaltung aller römischen Werke kein Zufall sein kann? Man muss den Historikern in diesem speziellen Falle des Schweigens Folgendes zugute halten. Es bedurfte erst genauester Handschriftenvergleichungen und Textuntersuchungen, um zu dem Endergebnis zu kommen, dass fast allen, auch aus späteren Jahrhunderten erhaltenen Exemplaren, eines bestimmten Werkes ein einziges Archetypon, eine Urabschrift zugrunde liegt.